Mit dem Prinzip des Schaffens aus eigener Kraft erzielen verschiedene Bereiche der Volkswirtschaft der DVK große Erfolge bei der Produktion. Die Funktionäre und Arbeiter der Fabriken und Betriebe der Pyongyang Verwaltung für Baumaterialien übererfüllten bis zum 31. August den Plan für industrielle Bruttoproduktion für ihren Bereich mit 110%. Auch der Zweig der Leichtindustrie der Stadt Kaesong produzierte in diesem Monat 1,2-fach mehr Waren als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.